кровь агнца. Und mein Thema heißt heute Blut des Lammes. Кровь агнца. Das ist Blut des Lammes. Пасха. Das Ostern. Скажи Пасха. Sag Ostern. Пасха. Ostern. Слово Песах означает пройти мимо. Also das Wort Pasach, das bedeutet da, neben, wie heißt das? Daneben laufen. Vorbeigehen. Also vorbeigehen. Aha, пройти мимо. Also vorbeigehen. Это слово означает Песах. Da dieses Wort bedeutet das Pasach. Отсюда наша Пасха. Also da stammt unser Wort auch Ostern. Пройди мимо. Also geh vorbei. Это то, что означает слово Пасха. Das ist das, was Ostern bedeutet. И для нас сегодня это не день печали. Und für uns ist heute, das, der heutige Tag ist nicht der Tag der Trauer. А для кого-то, может быть, это как религия, они печалятся. Also für manche vielleicht ist das wie Religion, also sie sind traurig. Но для нас это не печаль, потому что если бы не было сегодняшнего дня, не было бы спасения. Aber für uns ist es kein Trauertag, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Если бы не было этого, то не было бы моей радости. Also wenn das nicht geschehen würde, dann würde ich keine Freude haben. Не было бы причины радоваться. Dann hätte ich keinen Grund gehabt zu freuen. И поэтому для нас смерть Иисуса это великий повод даже радоваться. Deswegen ist der Tod Jesus für uns sogar ein Grund, ein großer Grund, sich zu freuen. Тем более, что мы знаем, что произошло потом в воскресенье. Auch aus dem Grund, weil wir wissen, was am Sonntag geschah dann danach. И эта ситуация, она была уже однажды. Und diese Situation gab's schon mal. Когда в Египте народ израильский был в рабстве. Als das Israel-Volk damals in Ägypten in der Knechtschaft war. И они были в этих условиях, когда им нужно было выйти. Und sie befanden sich in solchen Umständen, wo sie rausgehen mussten. Бог любит людей. Gott liebt Menschen. И когда Он любит тебя, Он дает тебе, liebt, Он дает тебе человека, который показывает тебе выход. Dann gibt er dir einen Menschen, der dir einen Ausweg zeigt. Понимаешь, Бог любит людей. Der Mensch, der Gott liebt Menschen. И Он призывает других людей. Und er ruft die anderen Menschen dazu auf. Которые показывают тебе, die dir zeigen, выход. Den Ausweg. И чтобы сделать или выйти, надо что-то сделать. Um rauszugehen, muss man was tun. И вот появился Моисей. Und dann kam Mose. Которого Бог призвал. Den Gott berufen hat, и он не хотел этого делать. Und er wollte überhaupt das nicht machen. Потому что это был неблагодарный труд. Denn das war ein sehr undankbar, das war undankbare Arbeit. Да, и тем не менее, Бог его заставил. Und desto trotz hat Gott ihn dazu gezwungen. Ага, он сказал, выведи народ мой из Египта. Er hat gesagt, führe mein Volk aus Ägypten raus. Знаешь, когда Бог призывает тебя, weißt du, wenn Gott dich dazu beruft, это не всегда то, что тебе нравится. Das ist nicht immer das, was dir gefällt. Не всегда. Nicht immer. Да? Но это призвание, оно спасает людей. Aber diese Berufung rettet Menschen. И Моисей пошел. Und der Mose ging. И сказал народу израильскому, вам надо что-то сделать. Und hat dem Israel-Volk gesagt, ihr müsst was tun. Знаешь, когда ты хочешь выход, weißt du, wenn du einen Ausweg brauchst, ты не просто можешь просить и говорить, Господь, дай выход. Du kannst nicht einfach so sitzen und sagen, Herr, gib mir einen Ausweg. Но когда ты услышишь, что надо делать, надо делать. Sondern wenn du hörst, was du tun sollst, sollst du auch tun. Иначе ты не выйдешь никуда. Sonst gehst du nirgendwohin raus. Останешься сидеть в своем рабстве. Du bleibst in deiner Knechtschaft sitzen. И Моисей говорит, ребята, вам нужно что-то сделать. Und Mose sagte, Jungs, ihr müsst was tun. Что? Also was? Вам надо взять ягненка. Ihr sollt ein Lamm nehmen. Ягненка. Einen Lamm. Убить его. Ihn töten. Взять от него кровь. Von ihm das Blut nehmen. И помазать у себя косяки. Und eure Zargen damit bestreichen. Там, где вы живете. Also dort, wo ihr wohnt. Okay. Потом okay. Вам надо его приготовить. Dann sollt ihr ihn vorbereiten. И в ту же ночь съесть. Und in der gleichen Nacht auch aufessen. Всей семьей. Also die ganze Familie. Понимаете? Versteht ihr? И они должны были стоя это делать. Und sie mussten das im Stehen machen. Они должны были быть одеты. Also sie mussten angezogen sein. У них должны быть посохи в руках быть. Sie sollten auch Stöcke in der Hand haben. Они должны быть готовы с чемоданами на выход. Also sie sollten schon mit ihren Koffer an der Tür stehen, bereit. Это было условие для того, чтобы Бог их вывел. Das war die Bedingung, damit Gott sie rausführen kann. И эта картина такая непонятная. Und es ist so ein Bild, was so unverständlich erscheint. Ягненочек. Also ein kleines Lämpchen. Это ж такой, такой сладкий. Das ist so ein süßes Ding. Это ж такая, как плюшевая игрушка. Das ist wie ein kleines Kuscheltier. Я думаю, что дети играли с этим ягненком. Ich denke, dass die Kinder mit diesem Lämpchen auch gespielt haben. А теперь его нужно убить. Und jetzt muss man ihn umbringen. И они говорили, папа, можно его не убивать? Und sie sagen, Papa, vielleicht erlaubst du uns ihn nicht umzubringen. И каждый папа, он смотрел на этого ягненочка. Und jeder Papa hat diesen Lamm sich angesehen. И говорит, нет. Und sagte, nein, его нужно убить. Man muss ihn töten. Потому что либо мы его убьем, либо сами умрем. Denn entweder töten wir ihn oder wir sterben selbst. Или он, или мы. Entweder er oder wir. Понимаете картину? Versteht ihr denn das Bild? И они стали его потом кушать. Und danach haben sie ihn auch gegessen. Я думаю, что вот дети, которые, ну вот это видели, они даже не хотели кушать. Ich denke, die Kinder, die das Ganze gesehen haben, die haben keine Lust mehr, das zu essen. Ага, потому что это же был их друг, их игрушка. Denn das war doch ihr Spielzeug, ihr Freund. И отец говорит, всем надо есть. Aber der Vater sagt, ihr müsst alle das essen. Теперь всем надо есть. Also jetzt muss jeder von euch essen. Но я не хочу кушать, я ночь, у нас ночь. Aber ich habe keinen Hunger, es ist doch nachts. Нужно есть. Man muss aber essen. И теперь они все съели его. Und jetzt haben sie das alles gegessen. И они были наготове. Und sie waren bereit. И в это время ангел смерти стал проходить. Und in der gleichen Zeit ging der Engel des Todes durch die Straßen. Ангел смерти. Engel des Todes. Знаешь, перед тем, как они пережили это чудо, этот исход. Also bevor sie diesen Ausgang, also diesen Wunder erlebt haben. Они должны были сделать вот эти вот вещи. Also mussten sie diese Dinge tun. А это так жестко. Aber es ist so hart. Убить какого-то ягненка. Irgendein kleines Lämmchen zu töten. Правда? Nicht wahr? Потом его кровь взять. Und dann sein Blut zu nehmen. И мазать у себя косяки. Und dann die Türzagen bei sich zu bestreichen. И ты понимаешь, это не краска, а кровь. Und du verstehst, dass es keine Farbe, sondern Blut ist. И ты не картину рисуешь. Und du malst auch kein Bild. Там ничего красивого нету. Dort gibt's nichts Schönes. Понимаете, это не красиво. Also umgekehrt, es ist nicht schön. И однажды после фильма «Страсти Христовы» я слышал. Und ich habe mal gehört, dass nach dem Film «Passion Christi», habe ich das gehört, когда выходили из кинотеатра, als die Menschen aus dem Kinosaal rausgingen, они воротили носы. Also sie haben die Nasen gerümpft. И говорили, о, как это неэстетично. Und haben gesagt, oh, das ist so unästhetisch. Там так много крови. Dort gibt es so viel Blut. О, слишком много крови. Viel zu viel Blut. Ага, и я тебе скажу, да, это не эстетично. Und ich will dir auch sagen, natürlich ist das nicht ästhetisch. Когда избивают человека. Wenn man einen Menschen erschlägt. Когда ему убивают гвозди в руки. Wenn man ihm die Nägel reinhaut. Там ничего красивого нету. Dort ist nichts Schönes. Знаешь, но твои мои вонючие грехи, они тоже не эстетичны. Aber weißt du, deine und meine stinkigen Sünden, sie sind auch nicht ästhetisch. Amen. Amen. Amen. Amen. И Бог хотел показать, люди, вы должны сообразить, что грехи, они отвратительные. Und Gott wollte zeigen, hey Leute, ihr müsst verstehen, dass diese Sünden nicht ästhetisch sind, dass sie stinken. И за каждый грех будет смерть. Und dass für jede Sünde Tod gibt. За каждый грех нужна кровь. Also für jede Sünde braucht man Blut. Грех равно кровь. Also Sünde ist gleich Blut. Без крови не бывает прощения греха. Also ohne das Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Точка. Schluss aus. Свобода от греха требует кровь. Also die Freiheit von der Sünde erfordert das Blut. И поэтому, когда Павел начинает писать Коринфянам, deswegen, als der Paulus anfängt, an Korinther zu schreiben, он пишет про Пасху, er schreibt über Ostern, и он говорит, Пасха наша, Христос. Und er sagt, unser Ostern ist unser Jesus. Пасха наша. Also unser Пасах. Этот Агнец. Also diese Lamm. Христос. Der Christus. Каждый тот, который примет Иисуса. Also jeder, der diesen Christus annimmt. Как тогда они ели этого Агнца. Wie sie damals diesen Lamm gegessen haben. Тот, который примет Иисуса. Und der Jesus annimmt. Тот получит свободу. Der wird die Freiheit bekommen. Потому что кровь на сердце. Weil das Blut liegt auf dem Herzen. Уже не на дверях твоих. Also nicht mehr auf deinen Zagen. А кровь на твоем сердце. Sondern das Blut ist auf deinem Herzen. И тогда дьявол и все бесы проходят мимо. Und dann geht der Teufel und alle Dämonen vorbei. Это то, что нам сделал Иисус. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Он наш Агнец. Er ist unser Lamm. Ты слышал? Hörst du das? Hast du das gehört? Он этот ягненок. Der ist genau dieser Lamm. И тогда, когда ты придешь на небеса, ты услышишь песню. Und wenn du in den Himmel kommst, eines Tages, dann wirst du ein Lied hören. Если ты будешь жить с Иисусом. Wenn du mit Jesus leben wirst. Ты попадешь туда. Wirst du dorthin gelangen. Тогда ты услышишь песню. Dann wirst du ein Lied hören. Достоин Агнец закланный. Würdig ist der Lamm Gottes. Достоин Агнец закланный. Würdig ist der geschlachtete Lamm. Знаешь, что небо поет именно эту фразу. Weißt du, Himmel singt genau diese Phrase, also Lamm. Агнец. Ein geschlachteter Lamm. Небо почитает Иисуса как Агнца. Also der Himmel würdigt Jesus als Lamm. И когда Израиль это делал, они не понимали, зачем они это делают. Und als Israel das getan hat, sie begriffen nicht, was sie tun. Просто Бог сказал, значит, надо делать. Also einfach so, Gott hat gesagt, also sollte man das auch tun. Это хорошая вообще идея. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Даже если ничего не понимаешь. Auch wenn du was nichts verstehst. Делай все равно, что Бог сказал. Dann mach trotzdem, was Gott dir gesagt hat. Amen. Amen. Okay. И египтяне они тоже не понимали. Und die Ägypter haben das auch nicht verstanden. И они думали, евреи сошли с ума. Und die haben sich gedacht, die Juden sind verrückt geworden. Они что-то тут такое страшное делают, мажут also, кровь. Sie machen hier was Schreckliches, sie bestreichen mit dem Blut ihrer Zagen. И я думаю, что если египтянин какой-нибудь помазал тоже свой дом кровью. Also ich denke mir, also ich glaube, wenn irgendein Ägypter sein Zagen auch mit dem Blut bestrichen hätte, он бы тоже спасся. Also er wäre auch gerettet. Знаешь, и если бы евреи не помазали, они погибли. Und weißt du, auch die Juden, wenn sie das nicht getan hätten, wären sie auch umgekommen. Потому что Агнец был интернациональный. Denn das Lamm war international. И кровь интернациональная. Und das Blut ist international. Кровь спасала всех. Das Blut rettete alle. Кто-то может сказать Амен? Kann jemand Amen sagen? И вот что-то мы должны сделать. Und jemand muss, wir müssen was tun. Чтобы Бог начал делать свое. Damit Gott seins anfängt zu tun. Что-то нужно делать. Man muss was tun. Чтобы Бог начал делать. Damit Gott anfängt was zu tun. Знаешь, надо было принести weißt du? Эту жертву. Man musste dieses Opfer bringen. Надо было взять эту кровь. Man sollte dieses Blut nehmen. И она неприятная. Also es ist nicht angenehm. Она неприятная, но надо было мазать. Also es war nicht angenehm, aber man sollte bestreichen. Надо было съесть его, хотя не хотелось есть. Man sollte ihn aufessen, obwohl man das nicht wollte. И надо было стоять у дверей с чемоданами, хотя хотелось спать. Man sollte an der Tür stehen mit dem Koffer, obwohl man schlafen wollte. И когда они сделали, und als sie das gemacht haben, Бог начал делать свое. Hat Gott angefangen, seins zu tun. Они совершили свою жертву. Sie haben ihren Opfer gebracht. Помазали кровью косяки. Sie haben mit dem Blut die Zagen beschmiert. Взяли свои посохи. Sie haben ihre Stöcke genommen. И я думаю, что там были калеки. Also ich denke, da waren einige, die behindert waren. Потому что это были рабы. Denn es waren ja Sklaven. И с рабами обычно, ну, нехорошо обращаются. Und gewöhnlich geht man nicht zimperlich mit den Sklaven um. И в рабстве ты не следишь за здоровьем. Und in der Sklaverei kannst du nicht auf deine Gesundheit achten. И поэтому там были, скорее всего, больные, калеки, Deswegen слепые. Deswegen waren dort höchstwahrscheinlich behinderte Menschen und körperlich behindert. Но когда пришел сигнал, Aber als der Signal kam, что-то произошло. Dann geschah was. И они все тотально были исцелены. Und sie waren total alle komplett geheilt. И смогли идти своими ногами. Und sie konnten mit ihren eigenen Beinen gehen. И это правильно. Und das ist richtig so. Потому что когда ты со своей стороны действуешь, Denn wenn du von deiner Seite aus agierst, Бог начинает действовать dann в ответ. Fängt der Gott als Antwort auch zurück zu agieren. Но сперва мы должны реализовать свою веру. Aber zuerst sollten wir unseren Glauben realisieren. Твоя вера. Also dein Glaube. Сделай в послушании то, что Бог говорит тебе. Und mach im Gehorsam das, was Gott zu dir sagt. А потом можешь расслабиться. Und dann kannst du dich entspannen. Когда уже ты расслабляешься, also wenn du schon dich entspannst, потому что ты все сделал, dass du, weil du alles schon getan hast, тогда на арену выходит Бог. Dann kommt auf die Arena der Gott. Бог выходит на сцену. Dann kommt Gott auf die Bühne. И он начал совершать это избавление. Und fing an mit dieser Erlösung. И он произвел суд над всеми богами Египта, написано. Und hat das Gericht gehalten über alle Götter von Ägypten. А дома с кровью остались под защитой. Aber die Häuser mit dem Blut, die waren unter dem Schutz Gottes. Те, которые были под кровью. Also die unter Blut waren. Они остались под защитой. Sie blieben unter dem Schutz Gottes. И с тех пор евреи праздновали Пасху. Und seitdem haben die Juden Passafest Gott gefeiert. Годом, Jahr für Jahr. Они радовались избавлению. Sie haben sich gefreut, weil sie erlöst worden sind. И потом пришел Иоанн Креститель. Dann kam der Johannes der Täufer. И он крестил людей. Der hat die Menschen getauft. И люди думали, это Мессия. Und die Menschen dachten sich, es ist ein Messias. Но однажды этот Иоанн. Aber eines Tages hat dieser Johannes. Крикнул. Der schrie raus. Говорит, вот Агнец Божий. Und dann sagt er, da ist das Lamm Gottes. Который берет на себя все грехи всего мира. Der alle Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt. И все смотрели, эй, куда und он? Und alle показывает. Haben so um sich geschaut, wo ist das? Где этот Агнец? Wo ist dieses Lamm? И он показывал на какого-то молодого человека. Und hat auf irgendeinen jungen Menschen gezeigt. Этот красивый молодой человек шел к Иоанну. Also dieser schöne junge Mann, der ging Johannes entgegen. Чтобы креститься от него. Um sich von ihm taufen zu lassen. Это был Иисус. Das war Jesus. Иоанн говорит, это Агнец. Und Johannes sagt, das ist der Lamm. И он пришел, чтобы взять грехи. Und kam, um die Sünden zu nehmen. Всего мира. Von der ganzen Welt. Не Израиля только. Nicht nur vom Israel. Но всего мира. Sondern von der ganzen Welt. И это было то, что революционировало. Всю проповедь. Und das ist das Einzige, was die ganze Predigt revolutioniert hat. Иисус. Jesus. Царь. der König. Но он же и агнец. Aber er ist zugleich auch das Lamm. Агнец закланный за грехи твои мои. Das ist das Lamm, der für deine und für meine Sünden geschlachtet wurde. И он Пасха наша. Und er ist unser Пасах. Пасха. Der ist unser Пасах. Мы читаем Матфея 26 глава 55 стих. Wir lesen Matthäus 26, der Vers 55. О том, что Иисуса решили убить. Über dem, dass man beschlossen hat, Jesus zu töten. Иисус творил добрые дела. Jesus hat gute Werke getan. И исцелял людей. Hat Menschen geheilt. Но вот здесь решение. Aber hier ist eine Entscheidung da. Это решение религии. Das ist die Entscheidung von der Religion. Матфея 26, 55. Matthäus 26, 55. 55. Там написано другое. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. 55 steht das, was da oben steht. Aber wir sollen das nicht zu der Feierlichkeiten machen, also ihn umbringen. Мы, говорит, хотим убить его. Also sie sagen, wir wollen ihn umbringen. Но только не в праздник. Aber Hauptsache nicht an dem, an dem Fest. Чтобы не было возмущения. Damit die Menschen nicht in Aufruhr kommen. Это сказали священники. Das haben die Priester gesagt. Вот это религия говорит. Und das spricht die Religion aus. Религия готова убивать, но только не в праздник. Also die Religion ist bereit zu töten, aber Hauptsache nicht am Fest. Это типичное, am Feiertag. Типичное поведение религии. Das ist die typische Verhalten von Religion. Говорят, на праздник мы хорошие святые. Also wir sind beim Feiertag schön und heilig. А когда уже будничный день пришел, aber wenn das Alltag kommt, тогда мы можем даже убивать людей. Dann können wir sogar die Menschen töten. Das ist Vers 5. И даже убивая людей, они будут думать, что служат Богу. Und auch wenn sie Menschen töten, denken sie, dass sie Gott damit dienen. Это религия. Das ist Religion. Там, где нет живой веры. Also dort, wo kein lebendiger Glaube wohnt. Где нет любви к Богу. Und keine Liebe zu Gott da ist. Вот там есть эта зависть. Dort gibt es dieses Neid. И эти священники, они завидовали Иисусу. Und diese Priester, die haben, die waren auf Jesus neidisch. Okay. Okay. И мы читаем о том, что из зависти они предали его. Und wir lesen davon, dass sie aus Neid heraus ihn verraten haben. И есть еще одна история, которая очень напоминает эту, эту, эту связь с Иисусом. Und es gibt noch so eine bekannte Geschichte, die so eine Verbindung hat zum Jesus, seine Geschichte. Бытие 37:4. Das ist 1. Mose 37, 4. Да, и давай-ка мы здесь прочитаем. Lass uns das mal lesen. Bitte. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Это про Иосифа. Die Rede ist hier über Josef. Братья Иосифа. Also die Brüder von Josef. Увидели, что отец любит его больше. Also sie sahen, dass sein Vater, ihr Vater ihn mehr liebte. Aha. И ненавидели его. Und hassten ihn dafür. И уже не могли говорить с ним дружелюбно. Und sie konnten mit ihm nicht mehr freundlich reden. Смотри, как происходит это. Schau mal, wie das geschieht. Эти священники не имели ничего против Иисуса лично. Also diese Priester haben gegen Jesus nichts Persönliches. Он же хороший был человек. Er war doch ein guter Mann. Ничего плохого не делал. Er hat nichts Schlechtes getan. Но у них появилась зависть. Aber es kam Neid in ihnen auf. И Иисус говорил также что-то, что их обличало. Und Jesus sprach etwas, was sie auch überführte. Иисус очень жестко говорил. Jesus hat sehr hart mit ihnen geredet. И написано в Библии, ненавидящий обличение погибнет. Und die Bibel, in der Bibel steht geschrieben, dass der, der die Überführung hasst, der wird umkommen. А часто люди ненавидят обличение. Also die Menschen mögen oftmals nicht, dass man sie überführt. Ermahnt. Also ermahnt. Ага, и они ненавидят это. Also sie mögen keine Ermahnungen. И Библия говорит, ненавидящий обличение погибнет. Und die Bibel sagt, der, der die Ermahnungen hasst, der wird umkommen. И эти ребята, они ненавидели обличение. Und diese Jungs, die haben diese Ermahnungen gehasst. Священники ненавидели обличение Иисуса. Also die Priester haben Ermahnungen Jesu nicht gewollt. И Иосифа, братья, они видели, что отец любил его больше. Und Josef, seine Brüder haben gesehen, dass er Josef mehr liebte. Есть христиане, им очень не нравится мысль о том, что Бог кого-то любит больше, чем их. Weißt du, es gibt solche Christen, die haben, ihnen geht's schlecht bei dem Gedanken, wenn sie denken, dass Gott andere Menschen mehr liebt als sie. Да, что у Бога есть любимчик. Dass Gott Lieblinge hat. И христиане сопротивляются этому. Und die Christen widerstreben diesem Gedanken. И они говорят, не может такого быть. Sie sagen, das kann doch nicht wahr sein. Бог всех одинаково любит. Gott liebt alle gleich. И прежде всего он меня любит. Und vor allem liebt er mich als allererstes. И это проблема. Und, aber das ist ein Problem. Может быть, ты тоже так думаешь. Vielleicht denkst du genauso. Может быть, ты тоже так думаешь. Vielleicht denkst du genauso. Я не против, чтобы Бог любил тебя больше всех. Also ich habe nichts dagegen, dass Gott dich mehr als alle anderen liebt. Но знаешь, о чем это говорит? Aber weißt du, wovon das spricht? Когда тебе эта мысль не нравится. Wenn dir dieser Gedanke nicht gefällt. Проверь свое сердце. Dann prüfe doch dein Herz. Почему бы тебе не порадоваться, что Бог любит Давида больше, чем тебя? Also wieso kannst du dich nicht dafür freuen, dass Gott David mehr liebt als dich? Почему бы тебе не порадоваться, что Бог Марию возлюбил больше, чем тебя? Wieso kannst du nicht dafür freuen, dass Gott Maria mehr liebt als dich? Или Федю какого-то сегодня. Oder irgendeinem Peter heute. Почему бы тебе не порадоваться за это? Wieso kannst du dich nicht dafür freuen? Эй, это зависть. Das ist Neid. Зависть, которая возникла и у этих братьев Иосифа. Das ist Neid, das auch bei den Brüdern von Josef aufkam. Вместо того, чтобы сказать, а мы хотим такими же быть. Anstatt zu sagen, wir wollen genauso sein. А слабо вам быть такими, как Иосиф. Ist das so, seid ihr so schwach, um so zu werden, so wie Josef? А слабо тебе стать, как Давид? Ist das, bist du schwach, um wie David zu werden? Слабо тебе стать, как Мария. Ist das so, bist du so schwach, dass du nicht wie Maria werden kannst? Стань таким же. Dann werde doch genauso. И наслаждайся этой любовью папы. Und genieße diese Liebe vom Vater. Но вместо этого мы хотим всех уравнять. Aber anstatt dessen wollen wir alle gleich machen. И начинаем завидовать. Und fangen an, neidisch zu werden. Знаешь, когда Каин увидел, что Бог возлюбил Авеля жертву больше. Weißt du, als Kain sah, dass Gott das Opfer vom Abel mehr lieb war, он его возненавидел. Hat er ihn angefangen zu hassen? Да, у Бога есть свои привилегии. Ja, Gott hat seine Privilegien. У Бога есть свои симпатии. Und Gott hat auch seine Sympathien. Это не сказка не для кого, кто читает Библию. Das ist kein Märchen, der die Bibel liest. Бог любил Давида больше, чем других. Gott hat David mehr geliebt als alle anderen. Okay. Okay. И он возлюбил жертву Авеля больше, чем жертву Каина. Und er hat das Opfer vom Abel mehr geliebt als das Opfer vom Kain. И вместо того, чтобы Каину сказать, а что Авель сделал лучше? Anstatt dass der Kain sagt, was hat denn Abel besser getan als ich? Я тоже это сделал. Ich werde das auch tun. Я тоже хочу благоволения от Бога. Ich will genauso wohlgefallen vom Gott haben. Вместо этого Каин завидует. Anstatt dessen wird der Kain neidisch. И убивает своего брата. Und tötet seinen eigenen Bruder. О чем это говорит? Wovon spricht das? Что зависть в сердце. Dass der Neid im Herzen. И она нечистая. Dass es unrein ist. И такие религиозные люди, они сегодня сидят в церквях. Und solche religiösen Menschen, sie sitzen heutzutage in den Gemeinden. Они тоже завидуют. Sie sind genauso neidisch. И при этом хотят, чтобы Бог любил их так же, как и всех остальных. Und dabei wollen sie, dass Gott sie genauso liebt wie alle anderen. Но зависть – это бунт против Господа. Aber der Neid ist die Rebellion gegen Gott. Почему ты Бог Васю благословил больше, чем меня? Wieso hast du Gott den Peter mehr gesegnet als mich? И это не проблема вообще. Das ist überhaupt kein Problem. Что он возлюбил Васю больше. Dass er den Peter mehr geliebt hat als dich. Я тоже так хочу. Ich will genauso. И поэтому я буду таким, как этот Вася. Deswegen werde ich genauso wie dieser Peter sein. И я соглашаюсь, конечно. Und ich stimme zu, ja, natürlich. Я недостойный. Ich bin nicht würdig. Я не такой достойный, как Вася. Also ich bin nicht so würdig wie der Peter. Я недостойный, как Давид. Ich bin nicht so würdig wie David. И я соглашаюсь с этим. Und ich stimme dem zu. И я хочу быть как Давид. Aber ich will wie David sein. Вот это правильное мышление. Das ist das richtige Denkweise. Amen. И братья Иосифа не могли говорить с ним дружелюбно. Und die Brüder von Josef konnten mit ihm nicht mehr freundlich reden. Написано, они не могли. Also steht geschrieben, sie konnten nicht mehr. Не могли. Sie konnten nicht mehr. Они хотели бы. Sie hätten das gerne. Но не могли. Aber sie konnten das nicht mehr. Понимаешь? Amen. Если бы мы могли. Also wenn wir gekonnt hätten. Тогда бы не нужно было бы Голгофы. Dann wäre die Golgatha nicht nötig. Крест не нужен. Dann hätten wir kein Kreuz gebraucht. Кровь не нужна. Dann hätten wir auch kein Blut gebraucht. Если бы мы могли. Also wenn wir das gekonnt hätten. Но поскольку мы не можем. Aber da wir es nicht können. Ты слышишь? Hörst du das? Поскольку мы не можем. Weil wir es nicht können. Нужна была Пасха. Brauchten wir Ostern. Нужна была Голгофа. Dann deswegen brauchten wir Golgatha. И ты сам себя за штаны не поднимешь. Und du wirst dich selber an deinen Hosen nicht hochheben. Никогда. Niemals. Себя за oder dich an den Haaren. За волосы не вытащишь. Und du wirst dich nicht daraus ziehen können. Из своих грехов. Aus deinen eigenen Sünden. Не могу. Ich kann das nicht. Сколько раз я это слышал? Wie oft habe ich das gehört? Я не могу его простить. Ich kann ihm nicht vergeben. Я не могу на него смотреть даже уже. Ich kann ihn nicht einmal ansehen. Я не могу, я ненавижу ее. Ich hasse sie. Я не могу. Ich kann es nicht. А что это говорит? Wovon spricht das? Нужен Иисус. Man braucht Jesus. Нужна Голгофа. Man braucht Golgatha. Вот поэтому пришел Христос. Deswegen kam auch Christus. И пока человек думает, что он может себя сам улучшить, Бог не нужен. Und solange der Mensch sich so denkt, dass er selbst sich verbessern kann, dann braucht er auch Gott nicht. И Бог даже ничего не будет делать. Und Gott wird auch nichts tun. Бог ждет, пока все усилия закончатся. Gott wartet nur so lange, bis alle Bemühungen zu Ende sind. И тогда придет благодать. Und dann kommt auch die Gnade. Когда есть нужда. Wenn eine Not entsteht. Бог посылает свою помощь туда, где есть нужда. Gott schickt seine Hilfe dorthin, wo eine Not entsteht. И он не в состоянии помочь человеку, который в этом не нуждается. Und er kann nicht jemandem helfen, der keine Not hat. Ja. Услышал это? Он не будет помогать человеку. Er wird keine Menschen helfen. Там, где нет нужды. Dort, wo keine Not da ist. И фарисеи написано, возненавидели Иисуса. Und es steht geschrieben, dass die Pharisäen hassten. Возненавидели. Sie haben angefangen, ihn zu hassen. А можно включить Иоанна 15:25? Können wir Johannes 15, 25 einschalten? Aha, здесь Иисус объясняет, почему они его возненавидели. Also hier erklärt Jesus, warum sie ihn angefangen haben zu hassen. Okay, 15. Okay. Глава. Also Kapitel 15. 24 можно тоже показать? Lass uns auch ab dem Vers 24 lesen. 24. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе, возненавидели меня напрасно. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Ohne Ursache, без причины. Also ohne Grund. Смотри, как справедливо. Иисус. Schau, wie gerecht hier oder ja, gerecht hier Jesus spricht. Иисус заявляет, он говорит, я добрые дела делал. Also Jesus kündigt hier an und sagt, ich habe gute Dinge getan. Если есть причина хотя бы какая-нибудь, я могу понять это. Also ich verstehe, wenn es einen Grund gäbe, dann würde ich das Но verstehen. Они возненавидели меня без причины. Aber sie haben angefangen, mich zu hassen ohne den Grund. И как тут не возненавидеть, когда тебя обличают? Und wie kann man hier nicht hassen, wenn man dich ermahnt? Как это вот не возненавидеть? Wie kann man dann denjenigen когда, nicht hassen? Когда тебе говорят, фарисей слепой. Wenn man dir sagt, du bist ein blinder Pharisäer. Очисти сперва внутренность твою. Du sollst erst einmal deine Innereien reinigen. А потом думай про внешность свою. Und dann denke an dein Äußeres. Как можно не возненавидеть такого человека? Wie kann man so einen Menschen dann nicht hassen? Когда тебе вот так жестко говорят, wenn man dir so hart das direkt ins Gesicht sagt. Кто-то говорит, Иисус говорил любвеобильно с людьми. Jemand sagte, Jesus hat mit Menschen sehr liebevoll geredet. Очень любвеобильно. Also sehr liebevoll. Когда нас обличают, и мы Wenn man uns ermahnt, и мы знаем, что он прав. Und wir wissen, dass er recht hat. Есть два выхода. Es gibt zwei Auswege. Всегда. Also immer. Прикинуться, что все нормально. Also man kann so tun, als ob alles okay ist. Hallo, все? Hallo. Привет, как дела? Also hallo und grüßt einander. Или уйти и извиниться. Oder weggehen und sich entschuldigen. Извиниться. Oder sich entschuldigen. Okay. Okay. Один знакомый рассказывал. Ein Bekannter hat mal erzählt. У него за спиной, когда он стоял за спиной, начали разговаривать про него. Also als er stand, hat man hinter seinem Rücken über ihn angefangen zu lästern. Они не видели его. Also sie haben ihn nicht gesehen. И за спиной у него начали говорить плохо. Und sie haben hinter seinem Rücken angefangen schlecht über ihn zu reden. И он это слышал. Und er hörte das. И потом развернулся. Und dann dreht er sich um. И подошел к этим людям. Ging dann auch zu diesen Menschen hin. И тот, кто говорил про него, он опешил. Und der über ihn gesprochen hat, der war total verwirrt plötzlich. И он спросил так, как дела у тебя? Он hat so erschrocken gefragt, wie geht's dir? Как дела? Wie geht's dir? И тот говорит, отлично. Und sagt, super. Хотя тебя это не интересует. Obwohl es dich nicht interessiert. Но у тебя дела очень плохи. Aber bei dir ist alles schlecht. Раз ты так говоришь про меня. Wenn du so über mich sprichst. У тебя дела очень плохи. Denn bei dir geht's dann richtig schlecht. И он ушел. Und dann ging er weg. Знаешь, и у всех завистников дела плохи. Und weißt du, bei allen neidischen Menschen ist, плохи. Ist das Leben schlecht. Поэтому они завидуют. Deswegen sind sie auch neidisch. Поэтому они говорят о других. Deswegen reden sie über die anderen. И в вечности у них будет совсем плохо. Und ihre Ewigkeit wird ganz schlecht aussehen. И поэтому у нас всех есть сегодня кровь. Und deswegen hat jeder von uns, wie alle, das Blut. Хорошо, когда у тебя есть покаяние. Es ist gut, dass du Buße hast in deinem Herzen. И ты замечаешь в себе вот это и это и und это. Und du merkst das und das und das in dir. И ты тогда идешь ко Кресту. Und dann gehst du zum Kreuz. И берешь эту кисть. Und nimmst diese Kiste. Yeah. Also nimmst diesen Pinsel. И макаешь ведро с кровью. Du tunkst das in das ведро in Blut кровью. Hinein. И ты мажешь себе на сердце. Und du streichst damit dein Herz. Знаешь, тебе нужно сегодня ведро крови. Weißt du, du brauchst heute ein Eimer Blut. Некоторые, может, два ведра надо. Manche brauchen sogar heute zwei Eimer. И тебе нужно окунуть туда кисть. Und du musst dein Farbpinsel da rein tun. Знаешь, что такое кисть? Weißt du, was ein Pinsel ist? Это признание. Das ist die Reue. Признание. Das ist das Zugeben. Я говорю, Господь, я признаюсь. Du sagst, Herr, ich gebe zu. Я прошу прощения. Und ich bitte dich um Vergebung. И часто это слабо сделать людям. Und oftmals sind die Menschen schwach, das zu tun. Очень слабо. Sie sind nicht, nicht mutig genug dazu. Да, они не способны говорить извини. Sie sind nicht fähig zu sagen entschuldige. Даже людям. Sogar den Menschen. И это беда. Das ist ein Leid. Потому что ведро с кровью стоит. Denn das, der Eimer mit Blut steht da. А они ходят вокруг него. Aber sie gehen um ihn herum. И говорят, мы и так хороши. Und sie sagen, ich bin auch genauso gut. Я и так справлюсь. Ich bin auch so, ich komme auch so zurecht. А ведро с кровью стоит. Aber das Blut mit im Eimer steht da bereit. Знаешь, что, о чем она будет говорить, эта кровь? Weißt du, wovon dieses Blut sprechen wird? Что он ходил рядом. Dass er nebendran, also vorbeiging, aber hat es nicht genommen. Dieses Blut wird gegen uns bezeugen. Und ich laufe, um dieses Blut zu nehmen. Also jeden Tag laufe ich dem Blut hinterher. Also ich brauche das Blut. Also ich brauche das Blut. Also wenn du das nicht brauchst, dann ist das dein Problem. Dann bist du ein heiliger Mensch. Dann kannst du gleich in den Himmel gehen. Aber ich brauche das Blut jeden Tag. Und wenn wir das Blut nehmen, das ist wie ein Schutz. На мою жизнь. Auf mein Leben. Все. Und über mein Leben. И знаешь, никакие бесы не страшны вообще. Und weißt du, dann sind alle Dämonen furchtlos. Нет, also man hat keine Angst mehr vor denen. Все бесы гуляют мимо. Also alle Dämonen laufen irgendwo andersrum. Никакой бес не прикоснется к тебе. Also kein Dämon kann dich berühren. Если кровь у тебя на косяках. Wenn da das Blut auf deinen Zagen ist. В твоей голове. Also auf deinem Kopf. В твоем разуме. Auf deinem Verstand, also in deinem Herzen. Никакая нечистота не зайдет туда. Also keine Unreinheit kann dort reinkommen. Никакая порнография. Keine Pornografie. Никакая зависимость. Keine Abhängigkeit. Да, и даже вот эти все духи нечистые, зависти. Ja, sogar diese alle unreinen Geister, Geister Neides. Это ненависть какая-то. Also irgendein Wut. Все пройдет мимо. Alles wird an dir vorbeigehen. Кровь нужна. Du brauchst Blut.